طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Die heutigen Verse, die Geschwister, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 66 bis 73 von Surat An-Nisa. Ich lese wie gewohnt die deutsche Übersetzung zuerst einmal vor, in der es wie folgt heißt: Wenn wir ihnen vorschreiben würden, tötet euch selbst oder zieht aus euren Wohnstätten aus, so täten sie es nicht außer wenige von ihnen. Wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben und würden sie wahrlich auf einen geraden Weg leiten. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährte jene sind. Das ist die Huld von Allah, und Allah genügt als Allwissender. O, die ihr glaubt, seid auf eurer Hut und rückt dann in Trupps aus oder rückt alle aus. Unter euch gibt es sehr wohl manch einen, der ganz langsam tut. Wenn euch dann ein Unglück trifft, sagt er, Allah hat mir fürwahr eine Gunst erwiesen, da ich nicht mit ihnen zugegen war. Wenn euch aber Huld von Allah zuteil wird, sagt er ganz gewiss, als ob zwischen euch und ihm keine Freundschaft bestanden hätte, o wäre ich doch mit ihnen zugegen gewesen, dann hätte ich einen großartigen Erfolg erzielt. Ihr erinnert euch noch dran, bei den letzten Versen, wenn wir nochmal vielleicht einmal kurz zurückblättern und uns die letzten Verse, so die Verse 60 bis 65 so angeschaut haben, im letzten Malen, haben wir erfahren, dass es grundsätzlich darum geht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesetze offenbart, an die sich die Menschen zu halten haben, sofern sie ins Paradies eingehen möchten. Und dass es auch zum Iman gehört, dass man, wenn man in Entscheidungsfragen, dass man sich in Entscheidungsfragen an Allah subhanahu wa ta'ala wendet, beziehungsweise also an den Koran, an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wendet. Und das ist eben, das ein Zeichen des Tawhid ist. Und umgekehrt, jemand, der in Entscheidungsfragen sich nicht sicher ist, in irgendwelche Sachen, denen man einen Richter braucht, damit er urteilt, und man wendet sich dann jemandem anderes zu, außer dem islamischen Gesetz, dann ist das ein Zeichen, allgemein gesehen haben wir ein Zeichen von Ashirk. Ja? Weil man soll Allah subhanahu wa ta'ala urteilen lassen und nicht eben natürlich von Menschen gemachte Gesetze, die Allahs Gesetzen widersprechen, selbstverständlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers, das ist eine Form der Übersetzung, darüber haben wir länger gesprochen, hat solche Leute, die Gesetze erlassen oder mit Gesetzen richten, die dem widersprechen, was Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, allgemein bezeichnet als falsche Götter. Ja? Weil eine Eigenschaft Allahs ist es, dass er der Gesetze macht. Und wenn jemand jetzt kommt und Gesetze macht, die Allahs Gesetzen widersprechen, dann macht er sich sozusagen zum Teilhaber oder zu einem eigenen Gott oder zu einem eigenen Erlasser von Gesetzen. Und die dürfen, also das ist natürlich eine Form des Schirk. Ja? Und darüber haben wir alhamdulillah gesprochen, warum wir nicht näher darauf eingehen. Und dann haben wir ein wunderbares Beispiel kennengelernt im 65. Vers, wo es eben darum ging, dass zwei Sahabis sich uneinig waren in einer Angelegenheit. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für den einen entschieden und der andere wollte sich aber diesem Urteil offensichtlich nicht beugen. Das heißt, er wollte dieses Urteil offensichtlich nicht akzeptieren. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala geschworen bei sich selbst und gesagt, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Und dann zweitens, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast. Also man hat auch dann nicht, es kann sein äußerlich, man ergibt sich und sagt jawohl, das ist die Entscheidung des Gesandten Allahs, aber im Innersten, man ist nicht damit einverstanden. Aber die zweite Stufe ist, du musst damit einverstanden sein, dann bist du ein Gläubiger und dann die Stufe des Ihsan, die Stufe der Vollkommenheit ist, wenn du dann auch noch dich in voller Ergebung fügst, also auch noch damit zufrieden bist, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat und wirklich überhaupt keinen einzigen, nichts im Herzen empfindest, was gegen diese Entscheidung also irgendwie ist. Ja. Darum geht es auch weiterhin. Es geht ums Prinzip, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas entscheidet, dann hat man sich als gläubiger Mensch daran zu halten. Und wie Allah sagte, es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu, dass wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dass sie irgendwie darin die Wahl hätten. Ja. Und so sind wir Gläubige, deswegen, bevor wir unsere eigene Meinung sagen an irgendetwas, schauen wir erst einmal, fragen wir erstmal die Gelehrten, hat Allah und sein Gesandter darüber schon entschieden? Ja? Und wenn ja, dann dürfen wir nicht darüber urteilen. Ja? Und ganz besonders zeigt sich das auf dem Gebiet, weil viele Muslime denken, dass der Islam besteht nur irgendwie aus den Ibadat, aus den Gottesdiensten. Ja? Dabei besteht der Islam, alhamdulillah, nicht nur aus den Ibadat, sondern der Islam umfasst das gesamte Leben. Ja? Das gesamte Leben. Also, du darfst auch nicht einfach sagen, ich opfere mein Tier, so wie ich das möchte. Ja? Sondern dieses Opfern hat eine bestimmte Form. Und das musst du dich dran halten, wenn du essen möchtest. Was ist der Unterschied zwischen einem Halal Schaf und einem Haram? Das offensichtlich siehst du gar keinen Unterschied. Der Unterschied ist einfach darin, dass der eine über ihn wurde Allahs Namen erwähnt, der andere eben nicht. Das ist der Unterschied. Schlechthin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Und deswegen schaut euch den 66. Vers an, in dem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wenn wir ihnen vorschreiben würden, tötet euch selbst oder zieht aus euren Wohnstätten aus, so täten sie es nicht, außer wenigen von ihnen. Wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung. Im Deutschen das Wort wenn ist eine Übersetzung vom arabischen Wort lau. Und im Arabischen gibt es mehrere Arten, diese Konditionalsätze auszudrücken. Ja? Und das Wort lau bedeutet in diesem Fall, es ist zwar auch ein Bedingungssatz, Konditionalsätze sind Bedingungssätze, also wenn, dann das oder falls. Ja? Aber in diesem Fall bedeutet das lau, dass es aber nicht so sein kann. Es kann nicht so sein. Es ist eine Bedingung, die nicht erfüllt werden kann oder wird. Ja? Und in diesem Fall also, wenn wir ihnen vorschreiben würden, was aber nicht sein wird, tötet euch selbst, dann würden es nur wenige von ihnen machen. Diese Aufforderung, die hat es gegeben, nach einer Ansicht. Wir haben im Tafsir kennengelernt, dass nachdem die Kinder Israels das Kalb angebetet hatten, waren da in Surat al-Baqarah noch, vielleicht erinnert ihr euch daran, und dann da war es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hatte, dass sie sich gegenseitig töten sollen. Das war eine Auslegung. Und die andere Auslegung war, dass sie sich selbst töten sollen. Ja? Und auch in diesem Vers ist wieder das Gleiche. Und wie dem auch sei, egal welche der beiden Auslegungen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gesetz auferlegt hätte den Leuten, auch dann hätten sie sich daran halten müssen, logischerweise. Ja? Weil das Leben ist auch von Allah und der Körper ist auch von Allah und Allah ist sowieso derjenige, der bestimmt, wenn dein Leben zu Ende ist. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala auch das Recht zu bestimmen, dass dieses Leben zu Ende ist. Und auf eine Art und Weise, wie er will. Ja? Aber wir können Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass er eben die Herzen beruhigt hat, dass er solche Sachen nicht den Muslimen auferlegen wird. Auch wenn es vielleicht den Leuten vor uns einmal aufgelegt war, als eine Art Tauba, Ben Israel, wie gesagt habe, so wird es bei den Muslimen nicht der Fall sein, alhamdulillah. Insofern, wir sagen ja auch immer, wenn wir Koran lesen, in den letzten Versen von Surat al-Baqarah, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. Das heißt, Allah lege uns keine Last auf, die wir nicht zu leisten vermögen, sinngemäß. Ja? Und oder kama hamaltahu ala alladhina min qablina, so wie du es denjenigen auferlegt hattest, die vor uns gewesen sind. Ja? Weil den Kindern Israels oder den Christen wurden Dinge auferlegt, die uns alhamdulillah nicht auferlegt sind. Insofern ist es uns einfacher gemacht worden. Ja? Und wer diese Verse vielleicht nicht mehr sich daran erinnern kann, kann sie nochmal nachhören, nochmal nachlesen. Ne? Auf jeden Fall, in diesem Vers, wer ist angesprochen? Wer ist angesprochen? Manche Gelehrten des Tafsir sagen, gemeint sind immer noch diese Leute, die, wie wir im Vers, bei den Versen vorletzten Mal war das, wenn ich mich erinnere, im 60. Vers, wo wir gesprochen haben, dass manche Leute, ein Jude und ein Muslim, nach einer Überlieferung sich geeinigt hatten, zu einem Wahrsager zu gehen, dass er unter ihnen richtet. Ja? Manche sagen, sie sind angesprochen und Ash-Shawkani, rahimahullah, sagte, es sind die Muslime angesprochen. Die allgemeinste Auffassung ist von Sheikh Sa'di, dass einfach die Allgemeinheit der Diener Allahs angesprochen wird. Also alle Diener Allahs. Wenn wir ihnen, den Dienern Allahs, vorschreiben würden, tötet euch selbst, was aber alhamdulillah nicht sein wird, deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Ja? Oder zieht aus euren Wohnstätten aus, ja? Einfach ausziehen, von einem Ort weggehen. Ihr müsst diesen Ort ab jetzt verlassen. Hijra machen. Auswanderung machen. So täten sie es nicht außer wenigen von ihnen. Wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Diese Aussage, wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie. Das heißt, wenn sie das tun würden, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt, ist es besser für sie. Das bezieht sich, nach dem, was ich also beim Tafsir-Gelehrten gesehen habe, eben nicht auf die Sache mit Töten. Also wenn sie das getan tun würden, was wir ihnen auferlegt hätten, wenn es so wäre, bezieht sich nicht darauf, aus dem einfachen Grund, weil es sprachlich nicht ergibt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Arabischen Yu'adhuna, und Yu'adhuna ist ein Präsens, ja, wozu sie ermahnt werden. Und deswegen ist es auch im Deutschen richtig übersetzt. Das heißt, wozu sie ermahnt werden. Sie werden ermahnt wozu? Zu was werden sie ermahnt? Zu was werden sie aufgefordert? Was wird von ihnen verlangt? Es wird von ihnen verlangt, dass sie die Gesetze Allahs einhalten. Ja? Also wenn sie sich daran halten würden, die Gesetze Allahs umzusetzen, dann wäre es besser für sie gewesen. Ja? Zum Beispiel sich an diesen Rechtsspruch des Propheten zu halten, aber allgemein natürlich nicht nur an das, sondern an alles andere auch. Das ist dann besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Das ist ein Beweis für die Aqidah von Ahl Sunnah und Jama'ah, dass eben die Menschen unterschiedlich stark im Glauben gefestigt sind. Manche Leute sind stark im Glauben gefestigt und manche sind schwächer im Glauben gefestigt, weil dieser Komparativ, ja, also Ashaddu Tathbitan, größere Stärkung, heißt, es gibt also Stufen. Nicht alle sind gleich stark im Glauben gefestigt. Wodurch kommt diese unterschiedliche Festigung im Glauben? Ganz einfach durch die Taten. Weil der Iman ja eben aus den Überzeugungen, aus den Worten und eben aus den Taten besteht. Ja? Und der Iman kann erst vollständig sein, wenn alle drei Dinge vollständig umgesetzt werden oder an den Tag gebracht werden. Und hier sehen wir, wenn sie sich an diese Gesetze halten würden, dann wäre ihr Iman stärker. Ja? Und je nachdem, wie stark man sich daran hält, desto stärker ist der Iman. Ganz einfach. Und desto weniger Platz lässt man für den Kufr im Herzen. Und hier sehen wir, dass ein Gesetz zu unterlassen von Allah subhanahu wa ta'ala muss nicht unbedingt Kufr bedeuten. Das wäre schlimm, wenn jeder Mensch, der ein Gesetz auslassen würde, direkt aus dem Islam draußen wäre, das wäre schlimm. Aber es kommt eben darauf an, welches Gesetz. Dafür gibt es Al-Fiqh. Oder dafür gibt es die Regeln von Al-Halal und Haram. Da bringen uns die Gelehrten bei, eben, was wie schlimm ist. Und ihr wisst, die Sünden sind dreigeteilt. Es gibt die kleinen Sünden, es gibt die großen Sünden. Und da gibt es die Sünden, die eben Nawaqid al-Islam, das heißt, die aus dem Islam einen rauswerfen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala lobt diejenigen Menschen, die sich an seine Gesetze halten, in vielerlei Hinsicht. Ja. Und wie gesagt, wenn wir sprechen von, also nur damit man mich richtig versteht, wenn ich spreche von Gesetzen Allahs, ja, dann meine ich damit eigentlich alles. Dann meine ich damit alles, was Allah anordnet im Koran. Dann meine ich damit alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Das heißt, jede Neuerung des Islam ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. Ja. Wenn jemand auf die Idee kommt und meint irgendwie, er müsste im Islam etwas Neues machen, ja, der hält sich nicht an das Gesetz Allahs. Ja, und der ist genauso davon betroffen wie jemand, der, sage ich mal, weil die meisten Leute verstehen eben mit den Gesetzen irgendwie den obersten Regierenden, der sich vielleicht nicht an das Gesetz so und so hält. Ja. Aber hier, wir sprechen nicht die Leute oben an, wir sprechen erstmal uns selbst an. Und dazu gehört eben solche Gesetze. Dazu gehört zu den Gesetzen gehört, dass was halal und haram ist, bestimmt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und natürlich, damit meine ich damit auch Allah direkt und nicht eben auch nicht der Mufti. Der Mufti ist höchstens jemand, der praktisch das übersetzt, was er verstanden hat aus dem Koran des Sunna an die Leute. Ja. Wie dem auch sei, Leute, die an sich an die Gesetze Allahs halten, sie werden vierfach gelobt. Erstens, es wäre besser für sie, wenn sie sich daran halten würden. Das heißt, sie sind besser als andere. Und eine größere Stärke im Glauben. Und dann im 67. Vers, dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben. Das dritte und das vierte, und würden sie wahrlich auf einen geraden Weg leiten. Also es lohnt sich, Alhamdulillah, sich an die Gesetze Allahs zu halten. Und vielleicht noch als Erinnerung, Allah subhanahu wa ta'ala spricht im 66. Vers, im 67. Vers, auch im 68. Vers sprachlich gesehen und in vielen anderen Versen spricht er mit sich selbst an in der Pluralform. Ja, er sagt, wir würden sie recht leiten, wir würden ihnen großartigen Lohn geben und so weiter und so fort, wenn wir ihnen vorschreiben würden, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala spricht im, sagt man, im majestätischen Plural. Im majestätischen Plural. Allah subhanahu wa ta'ala ist es würdig, dass er sich selbst im Plural anspricht und nicht in der Einzahl. Und dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben. Was bedeutet wahrlich? Wahrlich findet man sehr, sehr oft in Koran-Übersetzungen, je nachdem natürlich, von wie sie geschrieben worden sind. Und manchmal ist die Übersetzung richtig und manchmal eher unangebracht. Aber das Wort wahrlich, liebe Geschwister, ist nichts anderes als eine Betonung. Also im Arabischen steht eben nicht nur, wir würden ihnen großartigen Lohn geben, sondern wir würden ihnen wirklich großartigen Lohn geben oder wir würden ihnen wahrlich oder wir würden ihnen auf jeden Fall, ja, alles wären Möglichkeiten, das zu übersetzen. Auf jeden Fall ist es betont, manchmal im Arabischen sogar doppelt und dreifach und im Deutschen kann man das nicht ausdrücken. Manchmal im Arabischen doppelt und dreifach, im Deutschen kann man das aber nicht ausdrücken. Dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben. Dieser großartige Lohn, so glauben wir, bezieht sich auf die Seele, das Herz und den Körper. Und nicht nur auf die Seele, wie bei den Christen. Sie glauben, dass eben die Glücksgüter im Jenseits sich nur beziehen auf seelische Aspekte. Aber wir, Alhamdulillah, haben mitgeteilt bekommen, glauben fest daran, dass eben alles, was an Gutes geht im Paradies, sich nicht nur auf die Seele bezieht, sondern auch auf das Herz und auf den Körper. Ja? Was meine ich mit Körper? Also ganz einfach zum Beispiel Essen und Trinken. Okay. Das ist eine Art von körperlichen Glückseligkeiten. Also warum Glückseligkeit? Weil wenn man was Gutes zu essen bekommt, ist man glücklich. Okay, das war's. Nein, Alhamdulillah. Und wer das nicht will, braucht es nicht. Also sagen wir zu den Christen, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht körperliche Gelüste verspüren wollt, braucht ihr nicht. Das Paradies, keiner zwingt euch dahin zu gehen. Aber Alhamdulillah, wir sind realistisch. Allah hat uns so erschaffen, deswegen haben wir auch körperliche Bedürfnisse, die auch also gestillt werden sollen. Und wir würden sie wahrlich auf einen geraden Weg leiten. Wir würden sie wahrlich auf einen geraden Weg leiten. Es gibt nur einen Weg. Ja, es gibt einen Weg, der führt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Weg des Tawhid. Aber manchmal ist die unbestimmte Form eines Wortes, der unbestimmte Artikel, eine Betonung. Wir würden ihn einen geraden Weg leiten. Welchen Weg? Den Weg Allahs. Ja? Man kann auch manchmal betonen, indem man sagt, wir würden ihn den geraden Weg leiten. Ja? Aber wir finden das im Koran öfter, zum Beispiel, wie wir gerade gesehen haben, im 67. Vers. Dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben. Und nicht den großartigen, sondern großartigen Lohn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen, den können wir nicht mehr definieren für euch in eurer Sprache. Ja? Aber es ist eben so ein großartiger Lohn, dass es einfach unbestimmt ist, weil es auch viele Arten sind. Und das ist eben eine Form. Und auch der gerade Weg ist der Weg des Islam, der Weg des Tawhid, der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt keinen zweiten, keinen dritten Weg. Und diese Rechtleitung, die brauchen wir. Wir brauchen sie immer. Immer in diesem Leben müssen wir von Allah subhanahu wa ta'ala geleitet werden, dass wir wissen, was richtig und was falsch ist. Ihr wisst, der Gläubige, alhamdulillah, er schaut mit dem Lichte Allahs. Ja? Er schaut mit dem Lichte Allahs. Also wie es im Hadith so, in etwa so überliefert ist, ja. Der Gläubige schaut mit dem Lichte Allahs. Was bedeutet das? Das bedeutet, er sieht die Dinge so, wie sie ein Gläubiger zu sehen hat. Das heißt, er sieht eine verbotene Sache als wirklich verboten. Und sieht nicht das Schöne daran. Und er sieht das wirklich, das sieht, dass das wie schlimm es ist. Ja. Und er sieht das Gute als wirklich Gutes. Ja. Heutzutage, die Maßstäbe von den Leuten sind verdreht. Ja. Wenn sie jemanden sehen, der, sag ich mal, äußerlich ein Gläubiger zu sein scheint, dann ist das in manchen Augen ein schlechtes Erscheinungsbild. Und andere Leute, wenn sie jemanden sehen, der äußerlich überhaupt keine Anzeichen eines gläubigen Menschen haben, ja, dann ist das in ihren Augen eine Person, die gut gekleidet ist oder gut, was ist, ja, gut gekleidet ist, meinetwegen. Ja. Und wie gesagt, das sind Maßstäbe, die eben verdreht sind, ja, weil Alhamdulillah, bei uns gehört Äußerliches und Innerliches, beides muss stimmen und nicht nur eben wie bei den Leuten, die haben schöne Krawatten an und schöne Anzüge, aber dein Herz ist schwarz, ja, und im Kopf muss auch nicht viel drin sein. Also bei vielen Leuten spielt der Anzug eine viel größere Rolle. Als, wie gesagt, auf jeden Fall, bei uns muss beides stimmen. Und die Leute verdrehen das, sehen das so und so, leider. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, ich denke, wir machen diesen Punkt erst Stopp, denn es ist schon Adhan, und machen nach dem Gebet inshallah weiter. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen dort weiter, inshallah, wo wir stehen geblieben sind, liebe Geschwister. Und zwar beim 69. Vers. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, aber bevor wir den Vers vorlesen, erzähle ich euch etwas anderes, weil den Vers haben wir schon mal gelesen. Und zwar gibt es einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der hieß Thauban. Er war ein Maula. Das Wort Maula hat zig verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Aber eine davon ist, wie in diesem Fall, dass ein Maula ist ein freigelassener Sklave. Ja? Ein Sklave, den man hat freigelassen, das ist ein Maula. Ja? Und wenn du jemanden freilässt, dann ist es dein Maula. Okay? Auf jeden Fall der Maula von Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, einer hieß Thauban. Ich lese erstmal den Hadith vielleicht auf Arabisch vor und dann übersetze ich ihn, wie wir es immer machen. Kana Thauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shadid al-hubb lahu qalil as-sabr anhu. Fa'atahu dhat yawmin waqad taghayyara lawnuhu يعرف في الحزن في وجهه فقال له ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم إني ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا فنزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. Thauban, der Maula des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, war jemand, der den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam unglaublich sehr gern hatte. Und ein großes Problem damit hatte, wenn er, also sehr wenig Geduld hatte, wenn er mal nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein konnte. Und so kam er, also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, eines Tages und sah Thauban und konnte an seinem Gesicht erkennen, dass er irgendwas nicht in Ordnung war. Und er erkannte also die Traurigkeit in seinem Gesicht. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, was ist passiert? Dann sagte er, o Gesandter Allahs, ich bin weder krank, noch habe ich irgendwelche Schmerzen. Es ist nur so, dass wenn ich dich nicht sehen kann, wenn ich dich nicht sehen darf, wenn ich nichts zu Gesicht bekomme, dann fühle ich mich unglaublich einsam und alleine. Bis ich dich wieder sehen kann, bis ich dich wieder antreffe. Und dann außerdem habe ich über das Jenseits nachgedacht und habe Angst bekommen, dass ich dich niemals sehen darf. Denn du wirst zu den hohen Orten emporgehoben, zusammen mit den Propheten. Und ich, wenn ich überhaupt ins Paradies eingehen sollte, dann werde ich in einer Stufe sein, die tiefer ist als deine Stufe. Und wenn ich überhaupt nicht ins Paradies eingehen werde, dann werde ich dich sowieso niemals sehen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt und gesagt, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährte jene sind. Und so war dies, liebe Geschwister, eine Frohbotschaft für jeden Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam und für jeden, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufrichtig liebt, bis an den jüngsten Tag, dass man eben auch im Jenseits mit ihm auf ewig zusammen sein kann, sofern man sich an das hält, was eben Allah gesagt hat. Und insofern, liebe Geschwister, sehen wir, wie angebracht dieser Vers wieder ist an dieser Stelle, weil wir haben erwähnt und erwähnen es immer wieder, es gibt manche Leute, die lesen den Koran und dann wundern sie sich über die Reihenfolge der Verse oder sie sagen, ich finde sie überhaupt nicht zurecht, verstehe nicht, worum es geht und so weiter und so fort. Und der einzige Grund ist, liebe Geschwister, derjenige, dass diese Leute sich nicht Gedanken gemacht haben über die Verse Allahs. Und wenn sie sich auch selbst nicht Gedanken machen wollen, so haben sie nicht nachgelesen in den Tafsir-Büchern, um zu wissen, wie gut strukturiert der Koran ist. Ja? Insofern ist es eine Anordnung oder eine Reihenfolge, die fest vorgeschrieben ist. So glauben wir, dass die Verse von Koran, die Reihenfolge der Ayat, fest vorgeschrieben ist. Und es war nicht so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Versordnung selbst also irgendwie bestimmt hätte oder die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach ihm. Die Überlieferung, die ich übrigens gesagt habe, ist, weil sie mehrfach überliefert worden ist, also sahih, ja, also nicht weil sie mehrfach, sondern es gibt verschiedene Überlieferungen bei Abu Nu'aym in Hilat al-Awliya und Al-Haythami in Mujma' al-Zawaid und anderswo, und die sind meistens schwach, diese Überlieferungsketten, aber gegenseitig haben sie sich gestärkt, sodass der Hadith eben sahih ist. Und Alhamdulillah. Aber hier sehen wir wieder, liebe Geschwister, Frage, müssen wir den Offenbarungsgrund dieses Verses kennen, damit wir den Vers verstehen können? Die Antwort ist nein. Den Vers verstehen wir auch ohne, dass wir den Offenbarungsgrund kennen. Ja? Und das ist sehr, sehr oft der Fall. Aber Alhamdulillah, an manchen Versen wissen wir eben, warum die Verse herabgesandt worden sind. Kehren wir zum Vers zurück, in dem Allah sagte, warum ist das angebracht, dieser Vers ist angebracht, an dieser Stelle zu erwähnen, weil wir die ganze Zeit davon reden, dass man sich an die Gesetze Allahs halten muss. Richtig? Und zu den Gesetzen Allahs gehört, dass man Allah gehorcht. Und dem Gesandten gehorcht, und das ist ein Beweis der Gelehrten gewesen, dass man eben, zwei wesentliche Quellen des Islam gibt, der Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und nicht etwa eine dritte. Manche Leute sind Träume eine Quelle. Bei manchen, also die ganzen Sekten sind aufgebaut auf Träumen, Leute. Die ganzen Sekten, die ihr habt, da kommt jemand und erzählt, der Scheich so und so hat im Traum das und das gesehen. Ja, darauf sind unglaublich viele Sekten aufgebaut. Und weil einfach manche Leute sowas als Beweisquelle sehen. Ja? Aber Alhamdulillah, bei Ahl Sunnah Jama'ah ist eben der Koran, die Sunnah und Ijma' und so weiter und so fort. Ja, das sind die Beweisquellen, nicht irgendwie, was jemand im Traum vielleicht gesehen haben könnte. Und da gab es nämlich auch eine witzige Frage, hat ein Gelehrter einmal, ich glaube es war Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, gefragt, Sheikh, wenn ich dich, wie ist das eigentlich, wenn wir dich im Traum sehen und du gibst uns eine Fatwa? Ist sie verbindlich oder nicht? Ich glaube, er hat dann gesagt, wenn sie der Realität entspricht, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Also, aber subhanallah. Naja, auf jeden Fall, Träume sind keine Beweisquelle, sondern Träume können Vorbotschaften sein. Es ist das, was vom Prophetentum übrig geblieben ist bis zum jüngsten Tag. Das wissen wir mit Sicherheit. Aber es kann nicht sein, dass im Traum irgendwie ein Gesetz kommt oder im Traum sagt, das ist halal, das ist haram, das alles, vergisst es. So, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, warum Allah und der Gesandte zusammen? Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, ist das nicht eine Form von Teilhaberei? Ja, die Antwort, nein, natürlich nicht, weil wir gehorchen dem Gesandten, weil er ein Gesandter ist. Ganz einfach. Ja, weil er eben der Gesandte von Allah ist, deswegen gehorchen wir ihm. Und insofern genauso, wenn du deinem Gelehrten gehorchst, in dem, was er dir sagt, in Halal und Haram, dann machst du das, weil du überzeugt bist, dass er dir das sagt, was Allah liebt. Ja? Und nicht eben etwas sagt von sich aus. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten zusammen sein. Also, wer den Propheten Muhammad s.a.w. folgt und das tut, was er sagt, Yawm al-Qiyamah oder im Jenseits, im Paradies, wird er ein Nachbar von ihm sein. Ja, und das ist das Schönste, was es dort geben kann. Aber das verlangt natürlich Taten und die Liebe zeigt sich nicht durch, dass die Liebe ist kein Gefühl. Die Liebe zum Propheten s.a.w., also um zu beweisen, dass man ihm folgt, ist kein Gefühl, sondern es sind Taten. Und das ist das Schwierige daran. Und daran werden die Leute gemessen. Ja? Denn jeder Mensch kann behaupten und sagen, ich liebe die Person so und so, aber ob er sie wirklich liebt, das zeigt sich in den Taten. Und den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben, bedeutet, dass man tut, was er sagt. Und übrigens, das gleiche ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ganz kurzer, Al-Mar'u ma'a man ahab. Vier Worte. Al-Mar'u, der Mensch, ma'a ist mit man, demjenigen, ahab, den er liebt. Das war's. Ja. Der Mensch ist mit demjenigen. Dieser Hadith ist zwar eine Vorbotschaft, aber gleichzeitig auch eine Warnung, klar. Weil wenn du eben die Sänger und die Schauspieler und die weiß nicht was liebst, dann bist du eben mit denen zusammen. Ne? Und wenn du die Propheten liebst und die Rechtschaffenen und die Märtyrer und die Wahrheitslieben, dann bist du eben mit denen zusammen. Das ist halt, du kannst dir selbst aussuchen, mit denen zusammen sein möchtest. Propheten, jeder von uns weiß, was es ist, nur im Deutschen denkt man beim Propheten jemanden, der prophezeit, ist aber nicht die wesentliche Sache beim Propheten, sondern die wesentliche Sache beim Propheten ist jemand, der verkündet das, was er von Allah offenbart bekommt. Das ist ein Verkünder. Ne? Den Wahrheitsliebenden, das ist jetzt eine Form von Übersetzung, über die man reden kann. As-Siddiqin, das kommt vom Wort Sadaqa. Sadaqa heißt Recht haben oder die Wahrheit sprechen. Und der Abu Bakr radiallahu anhu wurde als Siddiq bezeichnet. Warum? Weil auf Arabisch Sadaqa, nicht Sadaqa, ist also wie gesagt die Wahrheit sprechen oder Recht haben. Und mit Shadda Sadaqa heißt jemanden anderes als wahr bestätigen. Ja? Wie auch ähnlich wie Iman. Deswegen sagen die Sprachgelehrten, Al-Iman auf Arabisch bedeutet Tasdiq. Was bedeutet Iman? An etwas glauben. Das bedeutet etwas für wahr halten. Sprachlich gesehen. Genau. Bestätigen. Als richtig, als wahr bestätigen. Klar. Das bedeutet Tasdiq. Und deswegen sagt die Sekte Al-Murji'ah, dass eben die Taten haben nichts damit zu tun, weil sie bringen das aus der sprachlichen Definition. Sie sagen sprachlich, Iman bedeutet Tasdiq, also was haben die Taten damit zu tun? Einfach nur bestätigen, dass es wahr ist. Das ist eine Sache des Herzens, sonst nichts. Ja. Aber wir wissen, dass in der Scharia sind öfter Sachen anders definiert als in der Sprache. Ja. Einfachste Beispiel, das Salah. Das Salah, wenn wir vom Salah sprechen, oder manche Brüder nennen es Namaz, ja, da reden wir nicht davon, dass da meint ihr bestimmt nicht irgendwie den beim Wettrennen die Nummer 2. Ja, da kommt das ursprünglich her. Also nur damit ihr es wisst, ja. Die Wettrennen Nummer 2, das meint man damit, oder wie die Schwachgelehrten auch sagen, Salah bedeutet Dua. Ja, weil Allah sagt ja, wasalli alayhim, mach für sie Dua, heißt es übersetzt, ja. Mach für sie Salah, mach für sie Dua bedeutet das, ja. keiner denkt daran, sondern bei Salat denken wir an Allahu Akbar und Wudu vormachen und in Richtung Qibla beten, Sujud und Ruku' und so weiter. Daran denken wir. Deswegen die sprachliche Definition kann eine ganz andere sein. Das gleiche ist mit dem Iman. Es bedeutet zwar sprachlich gesehen als wahr bestätigen, Tasdiq, als für wahr halten, aber eben da sind halt die Taten und die Worte eben auch noch dabei. So, wie sind wir darauf gekommen? Ganz einfach, weil der Abu Bakr wurde Siddiq genannt. Das heißt, jemand, der übertrieben gut, sage ich jetzt mal, übertrieben im positiven Sinne jetzt, ja, übertrieben gut den Propheten sallallahu alaihi wasallam als den einen wahren Propheten bestätigt hat. Ja? Das heißt also, egal was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat gesagt, oh, das stimmt. Das kann nicht jeder. Ja? Viele Leute sagen, okay, ich überlege es mir erst, ich muss erst darüber nachdenken. Ich brauche erst einen handfesten Beweis dafür oder weiß nicht was. Ja? Oder vielleicht sagen, ja okay, aber sind nicht so 100% überzeugt davon. Ja? Aber Abu Bakr, egal was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat sofort daran geglaubt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal seinen Freunden mitgeteilt hat, dass ein Tier gesprochen hat, wenn ich mich nicht erinnere, war es eine Kuh, die jemand zum Reiten benutzt hat, und dann hat die Kuh sich beschwert bei Allah und gesagt, oh Allah, dafür wurde ich dir aber nicht erschaffen. Ja? Also nimm es nicht, ich glaube, es war die Kuh, wallahu a'lam. Ja? Auf jeden Fall, und dann, die Leute waren anscheinend verblüfft, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Abu Bakr und Umar glauben auch daran. Und die waren gar nicht dabei, also in der Sitzung. Ja? Aber weil sie eben alles das bestätigt haben, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ohne irgendwie zu zögern, verdienen sie eben diese Bezeichnung Siddiq. Ja? Siddiq. Ja? Das heißt, jemand, der immer das als wahr bestätigt, was Allah einem sagt oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, diese Stufe ist die beste Stufe nach den Propheten. Diese Stufe ist die beste Stufe nach den Propheten. Und zu ihnen gehört Abu Bakr. Und deswegen haben manche daraus abgeleitet, dass es 100% legitim war, dass Abu Bakr der Khalifa war, weil er ist eben auf dieser Stufe und die Umma ist unter Übereinkunft sich darüber einig, dass Abu Bakr as-Siddiq ist. Ja? Oder, und diese Bezeichnung verdient. Ja? Und wenn er diese Bezeichnung verdient, gehört er eindeutig zu den besten Menschen nach den Propheten. Ja? Und über keinen anderen benutzen wir diesen Begriff außer für ihn, radiallahu anhu. Also, wenn jemand Allah gehorcht und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, wird man zu den Propheten, mit den Propheten zusammen sein, mit den Wahrheitsliebenden zusammen sein, das haben wir jetzt gelernt, den Märtyrern, die Märtyrer, al-Shuhada, das sind per Definition diejenigen, die während der Schlacht oder auf dem Schlachtfeld gestorben sind und für Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft haben. Und damit ist also gemeint, für Allah gekämpft haben, das heißt, sie haben tatsächlich gekämpft mit der Absicht, dass Allahs Wort die Oberhand gewinnt. Dass Allahs Wort die Oberhand im Endeffekt gewinnt. Ja? Wenn jemand aus irgendeinem anderen Grund gekämpft hat, dann ist es eben nicht fi sabilillah gewesen, sondern das ist der Einzige, der sich fi sabilillah befindet. Und deswegen kann man nicht wissen, wenn jemand gestorben ist, ob er wirklich ein Märtyrer ist oder nicht, das kann man nicht wissen. Ja? Deswegen ist es falsch, was viele Leute machen, dass sie, und in den Nachrichten haben wir es immer wieder, sagen sie, der ist ja Shahid geworden, Märtyrer und gefallen, weiß nicht was. Das ist eine Sache, Allah weiß es sonst niemand. Ja? Und wer weiß noch, denen, die Allah es mitgeteilt hat. Ganz einfach. Allah, denen es mitgeteilt hat. Wie zum Beispiel manche Sahaba, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie Hamza, radiallahu anhu, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über den wissen wir es. Ja? Und bestimmte andere wissen wir auch, aber nur über die wissen wir es, über die es uns mitgeteilt worden ist. Weil das gehört zum Al-Ghaib, das gehört zum Verborgenen. Und wir können nicht über jemanden urteilen, wir wissen ja nicht, was seine Niyyah war. Und den Rechtschaffenen, rechtschaffene Menschen, as-Salihun, und Salihin, das ist das Gleiche, das ist nur grammatikalischer anderer Fall. Das sind Leute, die so viele gute Taten gemacht haben, dass sie diese Bezeichnung verdienen. Jemand, der gute Taten macht. Also jemand, der sehr viele rechtschaffene Taten macht, der wird bezeichnet als ein Rechtschaffener. Logisch. Ja? Jemand, der äußerlich den Anschein hat, dass er immer sich Allah ergibt, das ist jemand, der sich Allah ergeben hat, ein Muslim. Ja? Auch wenn er einmal einen Fehler macht, ja, trotzdem, aber allgemein ist er ein Muslim. Jemand, der immer gute Taten vollzieht, rechtschaffene Taten tut, das ist ein Rechtschaffener, ganz einfach. Ja. Genauso wie der Siddiq, Abu Bakr, der immer bestätigt hat, was er gesagt hat, obwohl das ein Siddiq. Ja. Denen Allah Gunst erwiesen hat, das ist Gunst, eine Gunst von Allah. Allahs Gunst ist unbegrenzt groß, können wir uns nicht vorstellen, wie riesig, aber zu der Gunst gehört eben, zu Allahs Gunst gehört eben, was er diesen Leuten gegeben hat. Wenn Allah jemandem das Prophetentum gibt, das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Nur das ist eine Sache, die man nicht verlangen darf. Also wenn jemand anfangen würde zu sagen, oh Allah, gib mir das Prophetentum, ja, dann würde er zu denjenigen gehören, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie in ihrem Dua übertreiben. Ja. Weil es sind Dinge, die wir nicht verlangen dürfen, sondern die gibt Allah einem. Aber das ist eine Gunsterweisung. Was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dafür getan, damit er das kriegt? Ja, das ist Allahs Gunsterweisung ganz alleine. Das ist Allahs Gunsterweisung ganz alleine gewesen. Ja. Und der Prophet hat nicht irgendwie dafür gearbeitet, dass er es kriegt. Ja. Also so meine ich das. Welch gute Gefährte jene sind, ah, das ist ein Ausdruck der, das ist ein Ausdruck des Lobes, ja? Allah subhanahu wa ta'ala lobt diese Leute und wie gesagt, also wie ich gesagt habe, wenn wir zusammen sein wollen mit solchen Leuten, müssen wir das umsetzen, was sie getan haben. Wenn jemand an den Tag am Tag Dinge tut, die der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen und behauptet nachher, er liebt ihn, weil er zum Beispiel für ihn eine Strophe gesungen hat, ja, das passt nicht. Ja. Genauso wie wir gelernt haben im 60. Vers, lesen wir den Vers nochmal, den 60. Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir offenbart worden ist? Ja? Die behaupten, sie glauben an den Koran. Und auch an was vorher offenbart war. Psalmen, Sabur, wir alle sagen das, Alhamdulillah. Ja, wir glauben an alles, richtig? Wir behaupten das. Aber jetzt, während sie sich in Entscheidungsfragen, also wenn es jetzt mal darum geht, man ist sich uneinig in irgendeiner Sache, was machen sie dann? Dann gehen sie, hier steht so, an falsche Götter, an Tawarit, Plural von Tarot, aber es ist nicht, auf jeden Fall gehen sie zu Leuten, die eben nicht Bescheid wissen. Die eben nicht wissen, was Allah will. Und dann sagt Allah, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen. Also, das ist ein Widerspruch. Das eine widerspricht sich mit dem anderen. Gut, liebe Geschwister, gehen wir weiter an den 70. Vers. Das ist die Huld von Allah und Allah genügt als Allwissender. Das ist die Huld von Allah. Eben, das ist ein Beweis auch wieder für unsere Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'ah, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt, liebe Geschwister, dass unsere Taten sind zwar ein Grund dafür, ja, aber letztendlich ist alles, was wir von Allah bekommen, aus seiner Barmherzigkeit heraus. Ja. Er hat bestimmt, dass wir, wenn wir ein Gebet verrichten, ins Paradies eingehen dürfen, wenn wir unser Gebet verrichten, quasi eingehen dürfen. Ja. Ansonsten, diesen Zusammenhang gäbe es nicht, wäre da nicht Allahs Barmherzigkeit. Ja. Und schon gar nicht die Ewigkeit. Also stellt euch vor, wir wollen wirklich durch 30, 40, 50, 60 Jahre Muslim sein, dann 100 Milliarden Jahre im Paradies sein und noch mehr. Okay? Also das Verhältnis stimmt nicht. Das Verhältnis kann nur angepasst werden, angeglichen werden mit einer Ernährungsformel, eben mit Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne klappt es nicht. Ja? Und deswegen, das ist eine Huld von Allah. Du kriegst nicht nur das, was du getan hast, sondern du kriegst noch mehr. Alhamdulillah. Und Allah genügt als Allwissender, das heißt Allwissender, natürlich für alles, aber in Bezug auf die Verse jetzt, wer diese Belohnung verdient und wer diese Belohnung nicht verdient und wer sich an den Propheten hält und wer nicht. O, die ihr glaubt, seid auf der Hut und rückt dann in Trupps aus oder rückt alle aus. Diese Verse richten sich an die gläubigen Menschen. Und diese Verse sind eine Aufforderung, dass die Gläubigen aufpassen sollen vor dem Kuffar. Und hier ist besonders der militärische Aspekt gemeint. Und insofern, guckt mal, was sich daraus ergibt. Wenn Allah befiehlt, dass wir auf der Hut sein sollen vor anderen, das heißt, wir müssen Dinge tun, um auf der Hut zu sein, richtig? Das heißt, wir brauchen als Muslime, müssen die Muslime eine militärische Führung haben, die Muslime müssen bewaffnet sein, die Muslime müssen stärker sein als die anderen und so weiter und so fort. Daraus es ergibt sich alles aus diesem Vers. Ja? Also wie willst du auf der Hut sein, wie willst du dich schützen vor anderen, wenn du nichts dafür tust? Ja? Wie Allah es auch in Surat Al-Anfal ausdrücklich erwähnt hat. Ja? Seid auf der Hut und jeder tut eben das, trägt dazu das bei, was er dazu beitragen kann. Ja? Jeder tut das bei, was er beitragen kann. Und rückt dann in Trupps aus oder rückt alle aus. Was heißt das? Das heißt, rückt dann in Gruppen aus, verschiedene Gruppen, 1, 2, 3, 4, aber nicht alle. Oder rückt eben alle aus, wenn es eben sein muss. Diese Ayah, sagten manche Gelehrte, sei abrogiert durch die Verse in Surat al-Tauba 41, 39 und 122. Aber die richtigere Ansicht ist. Also in diesen Versen geht es darum, dass die Gläubigen eben nicht allesamt ausrücken sollen. Besonders im 122. Vers kommt das deutlich hervor. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern alles zu seinem Zeitpunkt. Alles zu seinem Zeitpunkt. Und ihr wisst, dass es gibt drei Voraussetzungen dafür, dass Verse aufgehoben werden. Und eben, eine davon ist, dass man diese Verse nicht in Einklang bringen kann. Dann. Und hier ist es sehr einfach der Fall. Und zwar je nach Situation. Ja. Allah sagte im 72. Vers, unter euch gibt es sehr wohl manch einen, der ganz langsam tut. Wenn euch dann ein Unglück trifft, sagt er, Allah hat mir fürwahr eine Gunst erwiesen, da ich nicht mit ihnen zugegen war. Sehr einfach. Die Leute, wenn aufgerufen wird zum Dschihad, gibt es manche Leute, die langsam tun und nicht mitgehen wollen. Und erstmal abwarten, gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und wenn dann eine Niederlage, ein Unglück trifft, also eine Niederlage, oder es Tote gibt, oder jemand verletzt wird, dann sagen sie, oh, Alhamdulillah, waren wir nicht mit diesen Leuten mitgegangen. Ja? Das ist auch manchen Gelehrten sind hier die Heuchler gemeint. Und richtiger ist damit gemeint, die schwachen Gläubigen. Aufgrund des Verses, der jetzt danach ergibt. Andersrum, aber, wenn euch aber Huld von Allah zuteil wird, Huld, hier gemeint ist, ein Sieg, Kriegsbeute, sagt er ganz gewiss, als ob zwischen euch und ihm keine Freundschaft bestanden hätte, schon vorher, vor diesem Feldzug. Oh, wäre ich doch mit ihnen zugegen gewesen, dann hätte ich einen großartigen Erfolg erzielt. Also er macht auf jeden Fall langsam, um abzuwarten, und dann bereut das entweder, oder warum bereut das? Weil er hätte einen Sieg erhalten, er hätte einen guten Ruf bekommen, er hätte Beute bekommen, er wäre trotzdem gesund nach Hause gekommen, Alhamdulillah, ihm wäre nichts passiert, weil sie ja gewonnen haben, aber er wollte nicht mitgehen. Insofern hat es seinem Ruf sehr stark geschadet. Wie eben, kennt ihr die Geschichte von leider, aber wenn man Tauba danach macht, ist es was anderes. Ja? Zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte von ihr kennt den Feldzug von Tabuk, wo drei Sahabis leider am Feldzug nicht teilgenommen haben. Ja, und die kann man sich sehr leicht merken durch das Wort. Also Feldzug von Tabuk war so, dass es da sehr heiß war. Und wie es heißt, da hatten die Bäume gerade Früchte getragen. Und deswegen wollten manche Leute eben nicht unbedingt mitgehen zum Feldzug. Ja, die wollten lieber zu Hause bleiben. Einige sind da zu Hause geblieben, aber davon waren Heuchler und waren auch Gläubiger. Die drei Gläubigen von diesen Leuten haben dann bereut und haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir haben keinen Grund gehabt, nicht mitzugehen, sondern wir wollten einfach, unser Iman war nicht stark genug, wir sind halt zu Hause geblieben. Das waren eben drei Leute, die verewigt sind, erkennen wir sie. Und zwar kann man sich das gut merken mit dem Begriff Makkah, Mim für den Sahabi Mirara ibn Rabi' und von Makkah das Kaf für Ka'b ibn Malik. Der ist der berühmteste, weil er die Geschichte überliefert hat. Dann Makkah das Ha von Hilal ibn Umayyah radiallahu anhu. Aber sie haben bereut und nach diesem langen Kontakt, den sie abgebrochen haben, dann mit dem Propheten, also der Prophet hat den Kontakt abgebrochen mit ihnen. Ja, sehr lange Zeit. Und dann haben sie aber bereut und dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala Verse abgesandt, die bis zum nächsten Tag gelesen werden, die sie loben und in denen drin steht, dass Allah eben die Tauba von ihnen angenommen hat. Ja, und das ist, also besser kann das nicht gesehen. Und hier sehen wir, dass wenn jemand seine Sünde einsieht und Tauba macht, es ist für ihn viel, viel besser, als dass er auf seine Sünde bleibt, ja, und aus Überheblichkeit keine Taube machen will. Ja. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.